Der erste Referent dieses letzten Tages eines ereignisreichen Kongresses ist der Diplompolitologe Udo Valendi. Der 1927 geborene Udo Valendi leistete gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Dienst bei der Wehrmacht. Nach dem Krieg besuchte er die Journalistenschule in Aachen, studierte Politologie und erwarb an der Berliner Hochschule für Politik sein Diplom. Seitdem ist Udo Valendi als Autor und Verleger tätig. Über seinen eigenen Verlag veröffentlichte er unter anderem verschiedene Werke, die sich auf wissenschaftlicher Basis vor allem mit den historischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen. Maßstäbe setzte er vor allem mit seinen Standardwerken Wahrheit für Deutschland und Europa in Flammen, in denen er faktenreich die allein Kriegsschuldfrage Deutschlands am Zweiten Weltkrieg widerlegt. In einem seiner für mich beeindruckendsten Werken, Die Weltanschauung des Wissens, die ist in 5 Bänden von 1969 bis 1980 erschienen, versucht er zum Beispiel in Band 1 die älteste Frage der Philosophen zu beantworten: Was ist der Mensch? Herzlich willkommen, Udo Valendi. Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, das deutsche Volk hat jahrhundertelang in der Weltgeschichte führende Leistungen hinterlassen für die Menschheit, für die Zivilisation, für das Miteinander der Menschen, für die Siedlungsgeschichte der Menschheit, für die geistige Entwicklung der Technik und viele andere Bereiche des Rechtslebens, des Innenlebens und so weiter. Das Zweite Deutsche Kaiserreich war ein anerkanntes, gleichberechtigtes Reich unter den großen Imperialmächten. Es hat seine Kolonien im Gegensatz zu den anderen Imperialmächten mit friedlichen Mitteln erworben, nicht mit Kampf und Ausrottung. Die ganze deutsche Ostgeschichte hat niemals erlebt eine sogenannte ethnische Säuberung, wie wir das im 20. Jahrhundert kennengelernt haben, mit umgekehrten Vorzeichen, sondern es waren immer friedliche Aufbauleistungen, die deutsche Menschen ins Ausland gerufen haben. Besonders bemerkenswert ist, dass die Juden in Deutschland während des Kaiserreiches die erste Minderheitengruppe war dieser Art, die eine gleichberechtigte Emanzipation erlebt hat, im Gegensatz zu vielen anderen Völkern der Welt. Und selbst der spätere langjährige Präsident des Jüdischen Weltkongresses hat erklärt, dass die Juden in Deutschland damals in Deutschland einen Aufstieg erleben konnten während des Kaiserreiches, wie es keine andere jüdische Minderheit in irgendeinem anderen Land je erlebt hatte. Das war sogar besser, als die Juden in Amerika diese Position erst später erreicht haben. Die Juden in Deutschland im Kaiserreich fühlten sich als Deutsche mit jüdischem Glauben. Das hat sich gewandelt. Heute fühlen sich nicht die Juden als Deutsche, sondern sie fühlen sich als Juden, als besonderes Volk, hier innerhalb Deutschlands mit einem deutschen Pass versehen, praktisch als Staat im Staate, mit denen man einen Staatsvertrag abschloss. Ein grundsätzlicher Unterschied. Der große Gegensatz zwischen Deutschen und Juden entstand erst nach dem Ersten Weltkrieg. Und zwar, als an der Ostküste die jüdischen Organisationen es verstanden hatten, mit einem schwachen und willfährigen US-Präsidenten Wilson herumzuspringen, wie sie wollten. Er rückte mit 137 jüdischen Beratern nach Versailles. Und diese jüdischen Berater haben damals die wesentlichen Bedingungen in Versailles formuliert, in Verbindung auch mit ihren Glaubensbrüdern aus England. Und ausgerechnet diese Gruppe hat den Friedensvertrag von Versailles nicht als Frieden betrachtet, sondern als einen Waffenstillstand, der es ermöglichen sollte, im Laufe der Zeit mit diesen dort verfügten Bedingungen des Versailler Friedens nach und nach die Macht in Deutschland zu ergreifen. Es wurde damals nicht so deutlich zum Ausdruck gebracht, aber wir können später feststellen, dass Winston Churchill in einem Brief vom Februar 1944 erklärt hatte, er betrachte als britischer Premier den Zweiten Weltkrieg als einen 30-jährigen Krieg, beginnend mit dem Jahr 1914. Was der britische Premier John Major später wiederholt hat, der Zweite Weltkrieg war ein 30-jähriger Krieg, beginnend mit dem Jahr 1914. Das heißt, diese Leute haben den Krieg von 1914 an durchgängig gegen Deutschland geführt, auch gegen die Weimarer Republik. Das muss man sich mal ganz klar vor Augen halten. Die ersten jüdischen Kriegserklärungen gegen Deutschland von einzelnen jüdischen Organisationen sind schon ausgesprochen worden, bevor Hitler überhaupt an die Macht gekommen war. Und man sollte auch ganz klar sagen, dass Hitler nicht an die Macht gekommen ist, weil die Deutschen so antisemitisch waren und Hitler mit antisemitischen Parolen sich den Volkswillen zu seinen Fahnen geholt hatte, sondern Hitler ist an die Macht gekommen, weil in Deutschland ganz andere Mächtegruppen bereits die Initiativen ergriffen hatten, um hier bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen, um ihre Macht in Deutschland aufzurichten. Das auf der einen Seite sind es die Versailler Mächte, die ihre Machtbedingungen hier weiter ausbauen wollten mit Versailler Kontrollrechten, mit Personaleinwanderung und Inflation, Inflationsausnutzung und vielen anderen Dingen. Man sollte mal die jüdischen Memoiren durchlesen in Bezug auf diese Dinge. Sie wissen vielleicht, dass selbst Naum Goldmann, der damals früher ja aus Russland gekommen war, während des Kaiserreiches eine gute Stellung im Auswärtigen Amt hatte und nach dem Krieg dann sich den Zionisten da von der Ostküste der USA angeschlossen hatte, um den Kampf gegen die deutschen Traditionen zu führen, was immer das heißen sollte. Dass dieser Mann erklärte, im Zuge der Inflation sei es ihm gelungen, weil er nur ein paar Artikel in einer amerikanischen Zeitung geschrieben hat, so viele Häuserreihen, nicht nur Häuser, sondern Häuserreihen aufzukaufen, wie es keinem anderen Deutschen je gelungen war oder gelingen konnte in der damaligen Zeit, weil das Deutsche Reich oder die deutschen Menschen total verarmt waren. Diese Gegensätze damals haben die eigentlichen Gegensätze zwischen Deutschen und Juden geschaffen. Zu einer Zeit aber, als das deutsche Volk völlig wehrlos war und gar keine Initiativen irgendwelcher Art ergreifen konnte. Überhaupt ist festzustellen, dass das deutsche Volk 1919 Feindmächten, Imperialmächten gegenüberstand, die ihrerseits eigenmächtige Ziele verfolgten. Nicht nur, dass die Bedingungen des Versailler Friedens Deutschland wehrlos machten, sondern sie machten Deutschland lebensunfähig und stellten Deutschland in eine deklassierte Position, um diesem deutschen Volk auf Dauer für alle Zukunft eine gleichberechtigte Stellung zu verweigern. Die Grenzziehungen, die der Versailler Vertrag vorgenommen hatte, waren nicht nur Grenzziehungen gegen jedes Völkerrecht, sondern lösten gleichzeitig den Wunsch und Willen der Raubländer ein, die Deutschen, die in diesen abgetrennten Gebieten waren, durch einen Volkstumskampf aus der Wirtschaft und dann aus dem Lande zu verdrängen, um die neuen Staatsgrenzen zu Volksgrenzen zu machen. Das waren Initiativen, denen war das deutsche Volk total ausgeliefert. Man sollte eine Zahl wissen, dass bis 1932 von den 2,2 Millionen Volksdeutschen, die den Polen überantwortet wurden in Hosen-Westpreußen, bereits über 1 Million vertrieben waren von den Polen. Aber das hatte alles mit Hitler nichts zu tun, das hatte nur mit dem deutschen Volk etwas zu tun. Und mit dem Imperialismus der Polen, die glaubten, mit Hilfe der Franzosen und der anderen westlichen Imperialmächte ihr eigenes Land auszudehnen und die Deutschen aus uralten Besitzständen zu vertreiben. Der Bolschewismus auf der anderen Seite hatte eigene Zielsetzungen, hat eine eigene Ideologie entwickelt, die ebenfalls mit dem deutschen Volk überhaupt nichts zu tun haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird alle Schuld auf die Deutschen gelegt. Meine Damen und Herren, der Stalin, der war schon 1927 ein Diktator eines Weltreiches. Schauen Sie sich die Weltkarte an. Eines Weltreiches, das nichts anderes vorhatte, als aufzurüsten mit dem ersten Fünfjahrplan, um mit dieser aufgerüsteten Armee und neuen technischen Methoden die Welt zu erobern. Das heißt also, er hatte nicht nur unter Lenin allen anderen kapitalistischen Staaten, wie es so schön heißt, den Krieg erklärt, sondern er hatte 1927 speziell die Initiativen auch auf Deutschland verlegt und ja schon in den 20er Jahren gleich seine Untergruppen der Kommunistischen Partei hier in Deutschland an die Macht zu helfen versucht, mit Bewaffnung, mit Finanzierung, mit Organisationshilfen, mit Personalpolitik, und hatte schon Minister ernannt hier für Sachsen und Thüringen und Hamburg und so weiter und Bayern. Das muss man doch alles wissen, das waren doch Initiativen, die haben mit den Deutschen gar nichts zu tun gehabt, sondern sie waren im Zuge der sogenannten Weltrevolution nur die erste Etappe eines fremden Machtzieles. Deutschland hatte zur Entwicklung des Kommunismus und zur Struktur des kommunistischen und bolschewistischen Staates überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern es wurde schon Deutschland damals der Krieg erklärt von diesen Mächten. Und das sollte man in die Schuldbilanz erstmal einbauen in die ganze Situation. Und der Bolschewismus hatte eine Ideologie, und das sollte man sich auch klar machen, die man als sogenannte wissenschaftliche neue Weltanschauung deklarierte, den sogenannten dialektischen Materialismus, der jeden Kommunisten verpflichtete. Alles, was er in der Politik und Geschichte vorfand, sogenannt dialektisch zu interpretieren, das heißt alles nur im Sinne der Parteilichkeit, im Sinne des Nutzens der kommunistischen Partei zu formulieren. Es wurde gar nicht auf die Wahrheit Wert gelegt, sondern es wurde nur auf den Nutzen und die Ausbreitung des Kommunismus Wert gelegt. Das heißt, mit anderen Worten, jeder Kommunist war zur Lüge verpflichtet worden. Es ging gar nicht um Einzelheiten. Es ging um die Erringung der bolschewistischen Macht in der Welt. Und auf der westlichen Seite haben wir ja Imperialmächte gehabt, die erklärt haben nach dem Ersten Weltkrieg, sie haben den Ersten Weltkrieg gewonnen mit einer neuen Waffe, der sogenannten Waffe der psychologischen Kriegführung. Wenn wir von psychologischer Kriegführung sprechen, dann ist weder dieser Begriff eine Erfindung der Deutschen, noch der Begriff Gräuelpropaganda eine Erfindung der Deutschen, sondern beides sind Erfindungen der Engländer und Amerikaner und der Franzosen. Sie haben das ganz offen gesagt. Und diese Gräuelpropaganda und psychologische Kriegführung war nicht beschränkt auf die Veröffentlichung irgendeines unverantwortlichen Journalisten, der Falschmeldungen und Lügen verbreitete, sondern es waren regierungsamtliche Maßnahmen, die hier durchgeführt wurden. Die Völker der Welt wurden belogen und betrogen, um den Krieg gegen Deutschland zu gewinnen. Alles das kann man keiner einzigen deutschen Regierung jemals nachsagen, dass sie eine solche Propaganda betrieben haben, um den Feind zu diffamieren, um ihm Dinge anzuhängen, die er nicht gemacht hat. Man hat hier immer, auch im Kaiserreich, auch in der Weimarer Zeit, versucht, eine Politik der klaren, sachlichen Auseinandersetzung durchzuführen. Ganz gleich, von welcher Partei aus, man hat nie den Gegner in einer derartigen Weise diffamiert, wie man im Ausland, in Ost und West, das deutsche Volk diffamiert hat. Und ich habe jetzt gerade jüngst nochmal die Bücher. Ich habe jetzt gerade jüngst noch mal die Bücher gelesen von dem Nathan Kaufmann, Theodor Nathan Kaufmann, und von dem Louis Nitzer. Und ich kann nur sagen, wenn Sie diese Bücher lesen, Sie kriegen einen Schreck über diese Frechheit, mit der dort Beschuldigungen und Anklagen gegen das deutsche Volk vorgenommen wurden. Das geht so weit, dass man noch nicht einmal Einzelheiten über den Nationalsozialismus oder über das Handeln Hitlers definiert hat, konkret untersucht hat, überhaupt nicht. Das deutsche Volk muss bekämpft und ausgerottet werden, weil es schon nach Aussage dieser Leute schon im Mittelalter als einzige Nation der Weltgeschichte alle Anstrengungen gemacht hat, im Barbarismus zu verbleiben und Gräueltaten, Aggressionen durchzuführen, um die Welt mit diesen scheußlichen Grundsatzhandlungen zu erobern. Und Deutschland ist das einzige Land gewesen, das jegliche Bestrebungen entwickelt hat, um die Zivilisationsbestrebungen der anderen Welt, der anderen Völker zu untergraben und zu verhindern. Und deshalb müsste das deutsche Volk ausgerottet werden. Deshalb der Kampf gegen Hitler und den Nationalsozialismus. Mit solchen Argumenten haben sie das Volk aufgeputscht und immer nur alle Anklagen auf das Verbrechervolk der Deutschen gerichtet mit pauschalen Vorhaltungen, die völlig aus der Luft gegriffen waren, und haben da Bücher drüber geschrieben und sozusagen, dass also alle anderen Völker überhaupt gar nicht existent waren oder jedenfalls keine sogenannten Täter entwickelten. Es waren Täter, waren immer nur die Deutschen und von den anderen war überhaupt keine Rede. Es spielte die englische und französische Kriegserklärung überhaupt keine Rolle. Es spielte auch gar keine Rolle, dass der amerikanische Präsident der Hauptkriegstreiber war, der die Waffen geschmiedet hat, um die Vernichtung Deutschlands durchzuführen und die Kräfte zu sammeln, die dazu beitrugen, wie es Stalin damals erklärt hat. Völlig uninteressant. Der Stalin wurde in den ganzen Büchern überhaupt nicht erwähnt als Welteroberungsrevolutionär mit all seinen grauenhaften Vorhaben. Das sind die Anklagen. Man muss sich damit mal befassen, um festzustellen, wo liegt denn hier das Recht und wo liegt denn hier die geistige Auseinandersetzung? Und wenn man dann feststellt, dass ich zum Beispiel wurde hier verurteilt in Deutschland wegen Veröffentlichung einzelner historischer Tatsachen, die ich herausgegeben habe, aber auch für das, in einem Fall, für das, was ich gar nicht geschrieben habe, wegen Volksverhetzung, wurde ich eingesperrt. Wenn man das vergleicht mit dem, dass in anderen Ländern, in England, Amerika, in den 30er Jahren jüdische Organisationen sogar ganz öffentlich zum Krieg gegen Deutschland aufforderten und da kein Staatsanwalt vorhanden war, der die Leute wegen Volksverhetzung in den Knast warf, dann kann man mal feststellen, wie unterschiedlich die Demokratie behandelt wird, einmal hier in Deutschland und einmal dort in den anderen Ländern. Dass so etwas möglich war, dass einzelne Organisationen von dem sicheren Port aus Ländern, die die sogenannte Meinungsfreiheit garantieren, aber sie bestimmten Leuten nur zugänglich machen, dass die Kriegserklärungen gegen andere Völker von sich geben können, ungehindert. Und dann natürlich auch ein Wirtschaftsboykott und dann natürlich auch alle Folgerungen anschließend. Und dann hinterher, wie das der Fall ist, wie die Nana Sagi das bestätigt hat in ihrem Buch über die Wiedergutmachung, dass dann diese jüdischen Organisationen noch den Anspruch erheben für ihre Wiedergutmachung ab 1933, weil sie die einzige Nation sind, die gegen Deutschland schon als 1933 im Kriegszustand sich befanden. Dass sie selbst die Kriegserklärer waren, davon ist gar keine Rede. Meine Damen und Herren, wir müssen das mal ein bisschen studieren und mal die Zusammenhänge klären, um zu wissen, wo denn hier das Recht und die klare Auseinandersetzung anfängt. Die Methoden der psychologischen Kriegführung, die im Ersten Weltkrieg mit Verlogenheiten angefangen haben, sind leider in den westlichen Ländern weiter betrieben worden. Einzelne Stimmen, die vom englischen Parlament mal sich dagegen aussprachen, wurden überspült. Man hat von England aus, unter Druck der Vereinigten Staaten natürlich auch, weiterhin sich der Lügen bedient, um die Kriegshetze, die Kriegsmentalität weiter aufzubauen. Und es waren die Engländer, die ihrerseits im Jahr 1939 politische und militärische Koalitionen zu schaffen versuchten, um Deutschland einzukreisen. Und diese Einkreisungsmethoden, die sind leider auch ausgedehnt worden auf die Sowjetunion. Es war der englische Premier Chamberlain, der am 1. März 1939 den sowjetischen Botschafter Maisky in London aufsuchte und ihn einen großen Kredit aufdrückte oder ihm nahelegte, sodass der sehr erstaunt war, was das für Hinterabsichten habe. Es waren die Hinterabsichten, die Sowjetunion auch in einen militärischen Koalitionsring gegen Deutschland einzuspannen. Und es waren diese Initiative der Engländer, die dann zu den großen, langwierigen diplomatischen Gesprächen führten mit der Sowjetunion, die dann nachher scheiterten insofern, als die Sowjets sagten, wir haben ja gar keine gemeinsame Grenze mit Deutschland, seht ihr zu, Engländer, Franzosen, dass wir eine gemeinsame Grenze mit Deutschland bekommen, indem ihr die Zustimmung der Esten, Letten, Litauer, Polen, Rumänen erhaltet, dass die Rote Armee in deren Länder einmarschieren kann bis zur deutschen Grenze. Und das haben die osteuropäischen Länder immer verweigert. Sodass dann nachher am 24. Juli ein Vertrag zwischen diesen großen Mächten zustande kam, in dem sich die Länder verpflichteten, und das sind auch alles Initiativen der anderen, das hat mit Hitler und so weiter gar nichts zu tun, der hatte das ja gar nicht provoziert, dass in diesem Vertrag dann die Länder sich verpflichteten, irgendeine Aktion seitens Deutschlands, die irgendeiner der interessierten Länder bezeichnen sollte, als indirekte Aggression, als wirtschaftliche Unterwanderung oder als eine indirekte Aggression oder bedrohte Neutralität, dass dann die anderen Länder sich verpflichtet hatten, wenn dann dieses Land, das dieses so bezeichnet, militärisch gegen Deutschland vorgeht, auch gegen Deutschland den Krieg zu erklären. Das heißt, hätte Hitler sich im Juli 1939, Ende Juli 1939 mit Polen friedlich geeinigt über eine verbesserte Durchgangsregelung nach Ostpreußen und wäre die Sowjetunion mit diesem Vorwand, Deutschland hätte die Neutralität Polens verletzt, in Polen einmarschiert, dann hatten sich England und Frankreich verpflichtet, Deutschland den Krieg zu erklären. Man muss sich mal diesen Kriegsautomatismus vorstellen, der damit verbunden war. Aber das kam damals nicht zustande, weil diese Länder das verweigerten. Und dann kamen die Militärgespräche zustande. Und dann am 22. August haben bekanntlich die Engländer und Franzosen den Russen ein Telegramm geschickt für ihre Militärmission. Dass es der Wunsch der Engländer und Franzosen sei, dass die Russen auch gegen den Willen der Esten, Letten, Litauer, Polen und Rumänen in deren Länder einmarschieren können. Das heißt mit anderen Worten, vor Kriegsbeginn wurde der ganze Osten Europas verraten von jenen großenartigen Demokratien im Westen, nur um den Krieg mit Deutschland zu erhalten. Das sind Initiativen gewesen, meine Damen und Herren, die sind so ungeheuerlich, die sollte man also absolut in die Kriegsschuldthematik einbauen, denn hiermit hatte Deutschland gar nichts zu tun. Und auch die polnische Garantie, die Garantie der Engländer an die Polen am 31. März 1939, um die die Polen gar nicht ersucht hatten, sondern den Polen aufgedrückt wurde, war eine reine Kriegsmaßnahme der Engländer, eine Initiative, die zu der damaligen Entwicklung, den Frieden zu erhalten, überhaupt nicht hingehörte, sondern sie hatte die Polen praktisch provoziert, ihre Friedensmaßnahmen oder Versöhnungsgesten mit Deutschland zu beenden. In England befürchtete man, dass Polen die deutsche Seite wählen könnte. So gut waren damals die Beziehungen von Hitler gestaltet worden, dass man in England die Furcht in die Welt setzte, Deutschland würde die Ukraine erobern wollen, Deutschland würde ganz Rumänien besetzen wollen, Deutschland würde also auch die Polen besetzen wollen. Und man hat also die Polen damals aufgehetzt. Und man hat, was man damals gar nicht wusste, sondern später erst veröffentlicht wurde von den Engländern, von dem Chef des Geheimdienstes. Der englische Geheimdienst hatte damals, so wie er schrieb, jedenfalls auch ohne Kenntnis des Premierministers in London, mit Hilfe des Kriegsministeriums damals sogenannte Missionen nach Polen geschickt, die in geheimen Tricks, in schmutzigen Tricks ausgebildet waren. Und die hatten den Auftrag, die deutsche Volksgruppe damals mit auszuweisen und auszumorden und die Polen dazu anzuregen, diese ganzen Maßnahmen zur Vertreibung der Volksdeutschen einzuleiten im Jahr 1939, um damit den Krieg zu provozieren zwischen Polen und Deutschland. Meine Damen und Herren, das muss man alles wissen, wenn man über die Kriegsschuldfrage spricht. Man muss noch sehr viel mehr wissen zu den Dingen. Aber alles nur auf die deutsche Schuld abzuladen, ist eine Ungeheuerlichkeit, die nur als Frechheit zu bezeichnen ist. Man hat uns Deutschen vorgeworfen, wir hätten damals nicht hingeschaut. Es wurde vorhin gesagt, ich bin Jahrgang 1927. Ich habe meine eindrucksvollsten Schuljahre in Ostpreußen verlebt, in Lückmasuren. Man kann nur rückblickend sagen, wir sind mit einem ehrlichen Geschichtsbild aufgewachsen. Ich habe nach dem Kriege zahlreiche Stellungen gehabt, auch als Dozent für Staatsrecht, wurde mehrfach entlassen. hatte mich dann beschwert, ich will ja Einzelheiten, also jetzt heute der Zeit wegen mal nicht schildern, wurde dann entlassen und habe mich dann beschwert, ja, was läuft bei mir denn vor? Ja, also ich habe bis heute keine Begründung dafür bekommen, sondern nur den schriftlichen Text der Schulbehörde. Die Lehrer aller Schulen haben keine Lehr- und Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik, sondern sie sind an die Richtlinien der Schulaufsichtsbehörden gebunden. Und in den Schulaufsichtsrichtlinien steht drin, dass der Geschichtsunterricht, ein bisschen anders formuliert in einzelnen Ländern, dass der Geschichtsunterricht in antifaschistisch-demokratischem Sinne aufzuziehen ist. Das heißt also, er ist nicht nach ehrlichen Grundsätzen aufzuziehen, sondern er ist nach bestimmten politischen Auflagen aufzuziehen. Und wie sind jetzt diese politischen Auflagen? Das deutsche Volk ist nach 1945 einer umfangreichen Umerziehung unterworfen worden. Diese Umerziehung war eine offizielle regierungsamtliche Politik der Besatzungsmächte. Sie beschränkte sich nicht darauf, den Zeitungen irgendwelche Lizenzen zu erteilen, unter bestimmten Voraussetzungen nur die eine Seite zu beschönigen, sondern sie durchdrang das gesamte deutsche Geistesleben, die Geschichtsbücherdarstellung, die dokumentarischen Grundlagen des Deutschen Reiches. Man hat begonnen mit einem Vertrag in London vom 8. August 1945, das sollte jeder wissen, der die sogenannten Grundlagen, die sogenannten Rechtsgrundlagen für den Nürnberger Prozess gegen die sogenannten Kriegsverbrecher darstellte. Und hier sollte man den Artikel 21 kennen. Die Richter in Nürnberg durften die von ihren Regierungen vorgelegten Unterlagen nicht auf ihre Richtigkeit hin prüfen, sondern hatten sie von Amts wegen zur Kenntnis zu nehmen. Nun hatten aber alle diese Siegerregierungen, von den Kommunisten angefangen bis zu den westlichen Mächten, ihre Kriegspropaganda ganz eindeutig auf Lügen aufgebaut. Und zwar so großen, umfassenden Lügen, dass man dafür gar keine Worte hat. Auch hier nur ein Beispiel, dass der englische Informationsminister Brenton Brecken im Februar 1944 ein Rundschreiben an seine höheren Beamten und an die maßgebenden Manager der britischen Presse veröffentlicht hat, dass bei dem weiteren Vormarsch der Roten Armee in Osteuropa unwahrscheinliche Bestialitäten zu erwarten sind. Wir dürfen die Weltöffentlichkeit aber nicht davon unterrichten, sondern wir müssen die Weltöffentlichkeit davon ablenken. Und die einzige Möglichkeit, sie davon abzulenken, ist, die Gräuelpropaganda, wirklich die Gräuelpropaganda gegen Deutschland zu verstärken. Das sind amtliche Dokumente, meine Damen und Herren, die waren damals schon vor Beginn des Nürnberger Tribunals bekannt. Und es war auch bekannt, dass ein Mann wie Sefton Delmer ja seine großen Positionen da hatte als großer Kriegspsychologe und er ist mit Falschmeldungen da über den Sender Calais und vielen anderen Initiativen dort, die Falschmeldungen in Umlauf brachte. Der hat nach dem Kriege ja ein dickes Buch geschrieben, Die Deutschen und ich, wo er einiges von dem geschildert hat, was man damals in England gemacht hat. Er schilderte zum Beispiel, dass wir von morgens bis abends gelogen haben, Falschmeldungen über Deutschland verbreitet haben. Am besten hat sich die Methode erwehrt, möglichst einem Toten etwas unterzuschieben, denn er konnte es ja nicht widerlegen, weil er tot war. Wir haben die gemeinsten Tricks angewendet, die da möglich waren. Ein einziges Ziel war, den Krieg zu gewinnen gegen Hitler. Und dieser Mann hatte in der Besatzungszeit eine Koordinierungsstelle hier in der Besatzungszone, indem er dafür zu sorgen hatte, dass die Engländer, Franzosen, Amerikaner und Russen nicht unterschiedliche Falschmeldungen in die Welt setzen, sondern ihre Lügen, und das war auch ein wesentliches Motiv von ihm, die Lügen müssen so klug und exakt sein, dass sie glaubhaft sind, dass sie nicht leicht zu widerlegen sind. Und er sollte das alles koordinieren. Und diese koordinierten Falschmeldungen wurden denn von Sefton Delmer aus an die britische Regierung oder auch an die französische geleitet und die leiteten sie amtlich zu den Nürnberger Tribunalen und die machten einen Stempel drauf, Dokument. Und seitdem sind das sogenannte historische Erkenntnisse, die nicht hinterfragt werden durften. Und diese vielen Fälschungen von Dokumenten wurden dann in den Protokollbänden von Nürnberg veröffentlicht, in den großen blauen Bänden veröffentlicht und gelten seitdem als historische Faxen, die jetzt von den Professoren, die ja schnell befördert wurden, wenn sie das machten, dann abgeschrieben wurden und damit wurde ein Geschichtsbild geschaffen, das angeblich der Wahrheit entspreche, das aber in Wirklichkeit nur von Lügen zusammengesetzt ist und das sogenannte Umerziehungsgeschichtsbild darstellt. Man hat zusätzlich zu den Nürnberger Protokollbänden auch die Akten der deutschen Auswärtigen Politik veröffentlicht von einer Kommission der Engländer, Franzosen, Amerikaner im Jahr 1950, die ihrerseits zwar schreiben, dass ihre Regierungen sich also da nicht eingemischt haben, was sie da veröffentlichen, aber man muss wissen, dass von 1945 bis 1950 diese Akten schon von ihren Regierungsleuten da sortiert worden sind, dass Akten, die nicht hineinpassten, in ihr Schema aussortiert wurden und einfach Fantasiedokumente hineingegeben wurden und dann amtlich als deutsche Akten herausgegeben wurden. Man muss also sehr genau vergleichen, was in diesen Akten steht und was wirklich, was wirklich geschehen ist. Man kann anhand der englischen Foreign Policy Documents, die veröffentlicht worden sind, in ehrlicher Weise, ganz erstaunlich, als ich die damals sah, war ich ganz erstaunt, die Engländer haben ihre Außenakten ehrlich herausgebracht und ihre ganze Kriegsschuld damit ja unter Beweis gestellt, dass ein Vergleich zwischen den deutschen, italienischen, französischen, amerikanischen und auch englischen Akten mit den deutschen Akten ganz deutlich macht, dass die Umerzieher einen ganz großen Fehler gemacht haben, dahingehend, dass sie nur die deutschen Akten verfälscht haben, aber nicht die anderen Akten, sodass sie also mosaikartig wieder zusammengestellt werden können und die Fälschungsnachweise offensichtlich sind. Wir müssen das nur mal prüfen und Kenntnis davon haben, wie man hier das deutsche Volk belogen hat. Wir leben also hier in Deutschland mit einem zweifachen Geschichtsbild, einmal dem verlogenen Geschichtsbild und einmal dem richtigen, wie es wirklich geschehen ist. Man kann ja nicht überall dabei gewesen sein, aber ich habe die Verpflichtung mir selbst auferlegt, ich will hinschauen und nicht mehr glauben, was man uns erzählt. Ich will nachprüfen und wissen, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Denn das Hauptschlüsselerlebnis von mir war ja, dass man als Ostpreuße da mit der ganzen Verwandtschaft und all den Menschen, und nicht nur Ostpreußen, sondern auch Pommern, Schlesien und Brandenburger und so weiter, vertrieben worden sind mit unter scheußlichsten Bedingungen. Und dass man uns das alles offiziell hier als Befreiung verkauft, das war ein Schritt, den konnte ich geistig nicht nachvollziehen. Und ich habe in meinem Studium festgestellt, dass ich noch sehr viel zu lernen hatte, aber dass wenn man das dann tut, dass man dann zu Erkenntnissen kommt, die so erschreckend sind, mit welchen widerlichen Methoden hier die Menschheit für dumm verkauft wird. Wie gesagt, als ich mein Buch Wahrheit für Deutschland veröffentlichte, 1964, habe ich es ganz klar unter der Devise veröffentlicht, die Schuld Deutschlands am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ist widerlegt. Nicht die Teilschuld, sondern die Schuld ist widerlegt. Dieses Buch kam dann auf den Index für jugendgefährdende Schriften. Die zweite Instanz bereits hat die Indizierung wieder aufgehoben mit der Maßgabe, es ist nachgewiesen, dass die Prüfstellenmitglieder, da sitzen so 12 Leute in der Prüfstelle, die für Pornografie zuständig sind, aber doch nicht für historische Untersuchungen, dass diese 12 Leute mein Buch mit 500 Seiten nur 2 Tage in der Hand hatten. Und in 2 Tagen könne man ein solches Buch mit 500 Seiten und wer weiß wie viel ausländischen Dokumenten nicht lesen, geschweige denn die Dokumente prüfen. Unter solchen Voraussetzungen kann man kein Buch auf den Index für jugendgefährdende Schriften setzen. Eine Revision sei nicht möglich. Die Revision wurde aber trotzdem durchgeführt. Also da war mein Buch schon wieder freigesprochen worden, aber dann wurde die Revision wieder durchgeführt und dann hat das Bundesverwaltungsgericht beschlossen. Die Bundesprüfstellenmitglieder brauchen ein solches Buch wie meines nicht durchgängig zu lesen. Es genügt oberflächliches Durchblättern, um die abstruse These von Valendi festzustellen, dass der Hitler nicht an allem schuld ist, wo doch offenkundig sei, dass er an allem schuld ist oder dass er die meiste Schuld hat. Dieser Spruch war jetzt über allen deutschen Gesetzen maßgebend für die Indizierung aller historischen Literatur in Deutschland. Und das war dann für einige Juristen offenbar doch so peinlich, dass sie sagten, also so geht das nicht. Aber dann hat jedenfalls nach fünf weiteren Jahren das Bundesverfassungsgericht meine Klage angenommen. Die machen sich das ja heute sehr leicht, indem sie einfach sagen, wir nehmen die Entscheidung gar nicht an. Aber sie nahmen sie an, um dieses Urteil wieder vom Tisch zu kriegen. Mit der Begründung im Januar 1994, mein Buch sei nicht wissenschaftlich, fertig, ohne Begründung, mein Buch sei nicht wissenschaftlich. Und man könne nicht einfach ein Buch mit anderer Auffassung zur Kriegsschuldfrage auf den Index für jugendgefährdende Schriften setzen, dafür haben wir die Meinungsfreiheit. Aber daher ist das Buch wieder vom Index freizusetzen. Sollte die Behörde aber bei einer neuerlichen Prüfung zu einem anderen Urteil kommen, so ist das hier nicht vorwegzunehmen. Das war der erste Instanzenzug. Und dann hat sich die Behörde wieder hingesetzt und hat es wieder auf den Index gesetzt und dann ging das wieder bis zur zweiten Instanz und da hat die Behörde einen Schriftsatz eingebracht, der ist so schön, den sollte man also auch kennen. Der lautete, es gibt kein zweites Buch, das mit so vielen Details zur Kriegsschuldfrage zusammengesetzt ist wie meines, wobei die Details weitgehend alle richtig sind. Dass sie alle richtig sind, wagten sie nicht zu sagen. Die Bundesbehörde ist der Auffassung, wie der Professor Wolfgang Benz, der in seinem neuen Buch die Auschwitz-Leugner geschrieben hat, dass es eine neue Masche der Rechtsradikalen ist, mit so einer solchen Vielzahl von Beweisen und Quellenbelegen zu arbeiten, dass die Jugendlichen das gar nicht alles durchprüfen können. Deshalb ist das Buch so gefährlich und muss wieder auf dem Index. Das hat aber jetzt das Oberverwaltungsgericht in Münster dann nicht mehr mitgemacht, seitdem ist das Buch frei. Aber ich habe 21 Jahre dafür Prozesse geführt. Wir haben also eine Rechtssituation in Deutschland heute, wo wir einwandfrei auch kontrovers über die Kriegsschuldfrage diskutieren, publizieren können. In der gleichen Bundesrepublik haben wir aber eine Rechtslage, wo wir über Ereignisse des Kriegsgeschehens nicht so kontrovers und frei und wissenschaftlich einwandfrei diskutieren können, sondern hier haben wir mit dem Volksverhetzungsparagraf 130 zu tun, der dann eingeführt und noch verschärft worden ist und bereits zur Volksverhetzung die Verharmlosung des Holocaust bestraft bis zu 5 Jahren. Ich habe ja, nachdem ich dann selbstständig wurde als selbstständiger Verleger, diese Schriftenreihe herausgebracht, die da draußen liegt, historische Tatsachen. Und von diesen Heften wurden dann zunächst mal 6 Hefte beschlagnahmt. Einfach so, nach dem sogenannten einfachen Einziehungsverfahren, dass man kein Strafverfahren gegen den Verleger und den Autoren durchführte, sondern einfach nur zur Einziehung der Hefte diese Verfahren durchführte mit sogenannten Volksverhetzungssachen. Hierzu darf ich nur sagen, dass also diese ganze Entwicklung noch nicht mal ich selbst eingeleitet habe, sondern der Dr. Wilhelm Stäglich, der damals Lackoffizier in Auschwitz war und dann nach dem Kriege Finanzrichter in Hamburg und sein Buch Der Auschwitz-Mythos 1981 geschrieben hat. Indem er der Frage nachgegangen ist, was ist ein Schauprozess? Gibt es Schauprozesse nur bei den Kommunisten oder gibt es Schauprozesse auch im Westen? Und speziell die Frage, war der Auschwitz-Prozess 1963 bis 1965 ein Schauprozess oder nicht? Dieses Buch wurde damals auf den Index für jugendgefährdende Schriften gesetzt und 1982 dann anschließend beschlagnahmt wegen Volksverhetzung. Dr. Stäglich ging bis zum Verfassungsgericht, weil er nachwies, dass unsere Gesetzgebung eine solche Strafverfolgung gar nicht erlaube, denn unser Strafgesetz sagt ausdrücklich, dass eine Presseverjährung nach einem halben Jahr eingetreten ist und wenn der Staatsanwalt nicht diese Frist von der Veröffentlichung bis ein halbes Jahr nutzt, um die Strafbarkeit einer Publikation festzustellen, dann kann er anschließend nicht mehr eine Strafverfolgung durchführen. Das Bundesverfassungsgericht sagt anschließend aber, ja, solche Bücher, die können jederzeit beschlagnahmt werden. Es war also eine reine Rechtsbeugung, die das Verfassungsgericht denn zur obersten Rechtslage gemacht hat. Und daraufhin wurde 1985 das 21. Strafrechtsänderungsgesetz durchgeführt, das nicht nur erlaubt, dass solche Bücher jederzeit beschlagnahmt werden dürfen, sondern dass zusätzlich auch der Staatsanwalt verpflichtet ist, einen Beleidigungsprozess durchzuführen, wenn sich irgendwelche Juden irgendwie beleidigt fühlen könnten, die ja also gar nicht mal einen Antrag gestellt haben, sondern der Staatsanwalt hat festzustellen, dass die sich beleidigt fühlen. Der Staatsanwalt wurde also jetzt verpflichtet, Strafprozesse zu führen gegen sogenannte Holocaust-Verharmloser. Wobei ja jetzt die große Frage ist, was ist eine Holocaust-Verharmlosung? Ja, eine Verharmlosung ist praktisch eine Abweichung der allgemeinen Meinung. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel schildern, wie eine solche Schriftenvernichtung vor sich ging. Bei mir die Nummer 38. Der Staatsanwalt pflegte 20 Seiten Anklageschrift zu schreiben, aber 18 Seiten hat er einfach von mir abgeschrieben. Und seine eigene geistige Leistung war der Vorspann mit Adresse und so weiter und dann die Seite 20. Dann die Schlussfolgerung hieraus ergibt sich, Valendi hat den Juden hiermit das Menschsein abgesprochen und dafür ist der Paragraph sowieso zuständig. Fertig, das war seine Anklage. In diesen 18 Seiten, die er von mir abgeschrieben hat, war auch ein Kapitel drin über den Krakauer Auschwitz-Prozess 1948, wo die Polen in Krakau einen Auschwitz-Prozess durchgeführt haben, mit dem Ergebnis in Auschwitz seien während des Krieges 300.000 Menschen umgekommen, wegen schlechter Behandlung. Dieser Prozess wurde damals weltweit in der Publizistik weltweit verbreitet und die Besatzungsmächte hatten damals einen Wochenschau-Ausschnitt darüber gebracht. Und dieser Wochenschau-Ausschnitt wurde 40 Jahre später vom westdeutschen Fernsehen mit 40 Jahre Rückblende weltweit verbreitet. Von dieser weltweiten TV-Verbreitung habe ich ein Videoband und habe nichts anderes gemacht, als das, was da im Fernsehen wiedergegeben wurde über den Krakauer Auschwitz-Prozess, habe ich dann in schriftliche Form gebracht, in den historischen Tatsachen zusammengefasst mit Bild und Text, ohne etwas zu verändern. So, und das wurde für mich jetzt zur Volksverhetzung erklärt. Und nachdem alle Beweisanträge von meinem Anwalt, ich habe ja sowieso nur veröffentlicht, was ich beweisen kann, abgelehnt wurden, da wurde ich ein bisschen böse bei Gericht und habe also das Videoband dem Richter auf den Tisch gelegt und ihm erklärt, bitte das zu prüfen. Ich habe nichts anderes gemacht, was die Welt sowieso schon weiß und die Besatzungsmächte damals veröffentlicht haben und das Fernsehen auch. Bitte das zu prüfen. Und da sagte mir der Richter, mein Antrag wird abgelehnt wegen Offenkundigkeit. Und dann habe ich erklärt, so können Sie doch nicht die Wissenschaft behandeln. Sie können mir doch nicht etwas zum Straftatbestand machen, was Sie gar nicht prüfen. Da sagte mir der Richter, wir sitzen nicht hier, um wissenschaftlich nachzuprüfen, ob Sie richtig wissenschaftlich recherchiert haben, sondern wir sitzen hier, um uns nach den höchsten Rechtsentscheidungen auszurichten, setzen Sie. Ich darf Ihnen sagen, es sind von den historischen Tatsachen von mir damals insgesamt 14 Hefte beschlagnahmt worden wegen Volksverhetzung. Ich wurde teilweise bestraft, sogar für das, was ich gar nicht geschrieben habe. Und es wurde kein einziger Satz, den ich veröffentlicht habe, jemals widerlegt, dass der falsch gewesen sei, sondern es wurden hier einfach Sprüche gemacht. Und Sie haben als Angeklagte überhaupt nichts zu sagen. Es ist kein einziger Satz von dem, was ich geschrieben oder gesagt oder mein Anwalt gesagt oder geschrieben hat, jemals berücksichtigt worden in diesen Prozessen. Das ist ein schauerliches Ergebnis und so wird hier die Wissenschaft, die historische Wissenschaft in Deutschland behandelt und das hat also mit Rechtsstaat gar nichts mehr zu tun. Ich darf verweisen auf einen Ausspruch von dem obersten Verfassungsschutzpräsidenten, der wiedergegeben ist in der Frankfurter Allgemeinen am 15. September 1995 in der Frankfurter Allgemeinen, der es ganz klar ausgedrückt hat. Es ist uns gelungen, mit dem konsequenten Vorgehen der staatlichen Behörden die legalen Aktivitäten der Rechtsradikalen weitgehend lahmzulegen. Man hat also gar nicht mal die Scheu, das alles als rechtens zu bezeichnen, sondern man ist sogar stolz darauf, dass man das Recht sogar verletzt. Hauptsache, Die legalen Aktivitäten der Rechtsradikalen werden weitgehend lahmgelegt. Meine Damen und Herren, das ist so erschütternd, dass ich als rechtlich denkender Mensch, der ich nach wie vor bin, einfach nicht nachzuvollziehen ist. Wir haben uns mit solchen Methoden nicht abzufinden, sondern wir haben sie zu bekämpfen. Und wir dürfen uns als deutsches Volk nicht als gleichberechtigtes Volk betrachten, solange wir uns nicht von diesen Umerziehungsdogmen befreit haben. Wir müssen auch wissen, dass diese Dogmen konstituiert worden sind, nicht nur in Form von Dokumentenfälschungen, sondern auch in Rechtsgrundsätzen, in Rechtskodexen, die noch aus der Besatzungszeit sind. Ich darf hier verweisen auf den Paragraphen 189 war das damals, das ist glaube ich jetzt 191 Strafgesetzbuch. Ich hatte vor Jahrzehnten mal eine Diskussion, da stand ein junger Mann auf und sagt, sagen Sie mal, sind die Widerstandskämpfer des 20. Juli für Sie Vorbilder oder nicht? Drei Tage später kamen drei Kriminalpolizisten zu mir in die Wohnung und fragten mich, ob ich das gesagt habe. Ja, sag ich, sicher habe ich das gesagt, was soll das denn? Wir sind doch in einer Demokratie, wo jeder seine Götter haben kann und wohl auch seine Vorbilder, oder wie sehen Sie das, wie sehe ich das? Worauf stützt denn der Staatsanwalt sein Ermittlungsverfahren gegen mich? Naja, auf diesen Paragraph 189 Strafgesetzbuch, der lautet, wer das Andenken Verstorbener verunglimpft, wird bestraft mit, weiß jetzt nicht, mit Geld oder auch vielleicht im Gefängnis. Absatz 1. In Anspruch nehmen kann diesen Paragraphen aber nur, wer unmittelbar verwandt ist von einem namentlich genannten, verunglimpften Verstorbenen. Wenn ich jetzt zu einem jungen Mann sage, auch dein Vater war ein Kriegsverbrecher, weil er deutscher Offizier war, dann könnte und nenne seinen und sage seinen Vater, dann könnte er zum Staatsanwalt gehen und mich verklagen, weil ich ja seinen Vater genannt habe. Wie es der Staatsanwalt entscheidet, will ich nicht vorwegnehmen, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt sage, in Kenntnis, dass sein Vater Offizier war, und sage, alle deutschen Offiziere waren alle Schweine und Verbrecher und Massenmörder, dann kann niemand von uns Deutschen zum Staatsanwalt laufen und mich wegen Verunglimpfung des Andenkens bestrafen lassen. Denn die Deutschen sind nicht beleidigungsfähig. Beleidigungsfähig sind nur eine Minderheit, die in der Gewaltherrschaft gelitten haben. Und da will ich gar nicht benennen, was das für Leute sind. Aber die haben allein durch diesen Paragraphen eine rechtliche Sonderstellung. Die können das deutsche Volk beleidigen, wie immer sie wollen. Das ist nicht strafbar. Ein krasses Beispiel darf ich Ihnen nennen. In der Bild-Zeitung stand mal am 17. Mai 1984, dass der in Chile verstorbene Sturmbannführer Walter Rauf alleine 250 Millionen Juden umgebracht hat mit seinen Gaswagen. 250 Millionen mit seinen Gaswagen alleine umgebracht oder verantwortlich dafür. Ich habe damals den Axel Springer angezeigt wegen Verunglimpfung des Andenkens verstorbener Deutscher. Das wurde abgelehnt, niedergeschlagen. Der darf das äußern. Und so läuft das überall. Wenn Sie jetzt ein Buch lesen über das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, da gab es angeblich eine Gaskammer. Und wenn Sie das lesen, was da die Polen drüber schreiben, es ist so schauerlich und so verlogen und so offensichtlich erkennbar verlogen, dann kriegen Sie nur das Grauen, wenn Sie zur Kenntnis nehmen, dass ein solches Buch nicht nur in Polen, sondern auch hier in Deutschland veröffentlicht wird. Oder wenn Sie heute ein Buch lesen von dem Joachim Böhler über die deutsche Wehrmacht, die einen Vernichtungsfeldzug gegen das polnische Volk geführt habe 1939, mit so verlogenen Wissenschaften, so als wissenschaftlich aufgemachten Formulierungen und verlogenen Quellenhinweisen und Quellenbezügen, es ist so schauerlich. Und wenn Sie dann das alles vergleichen mit der Vertreibung die Polen so mit den Deutschen vorgenommen haben. Und dann sich dann zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sich in der polnischen Universität im März 1900 dieses Jahres dort äußert, dass eine Geschichtsumdeutung durch Deutsche nicht geben darf, meine Damen und Herren, dann ist das eine solche Ungeheuerlichkeit in der sogenannten Interessenvertretung für unser Volk, das ist nicht mehr nachzuvollziehen. Ja, ich bin natürlich hier in dem Vortrag gehalten, mich an die Zeit zu halten. Das Thema ist sehr, sehr umfangreich und ich könnte stundenlang darüber weiterberichten. Aber ich darf Ihnen wirklich dringend empfehlen, informieren Sie sich durch die publizierten, konzentrierten Ausgaben, die heute bereits schriftlich vorliegen und die heute auch durch die offiziell ja nicht vorhandene Zensur gegangen sind, insofern als sie nicht beanstandet sind und auch nicht durch irgendwelche Dinge widerlegt worden sind. Von meinen ganzen Veröffentlichungen ist mir nur bekannt, dass eine einzige im Internet Diskussion oder Kritisierung eines Heftes von mir, Historische Tatsachen Nummer 26, vorliegt, wo der Professor Benz sich mit dieser Nummer auseinandersetzt und mir vorwarf, dass ich die jüdische Kriegserklärung Judea declares war on Germany auf den 24. März 1934 verlegt habe, wobei er selber schreibt, das war nicht 1934, das war 1933. Ich meine, ein kleiner Druckfehler einer Zahl, aber er bestätigt diese Kriegserklärung. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe mich damals an Daily Express selber gewandt, um mir ein Exemplar dieser Ausgabe schicken zu lassen. Und man hat tatsächlich mir diese Ausgabe geschickt mit dieser Judea Declares War on Germany Erklärung, sodass Sie also ganz eindeutig davon ausgehen können, das ist keine Fälschung, das ist tatsächlich so gewesen. Und der Hitler hat praktisch von Beginn an seiner Herrschaft vom Januar 13. Januar 1931 praktisch, war bereits die offizielle jüdische Kriegserklärung beschlossen worden gegen ihn und am 24. März veröffentlicht worden, sodass er praktisch in seiner ganzen gesamten Regierungszeit stets nur unter Kriegsverhältnissen gelebt hat. Wir sollten uns also nicht die Schuld aufschwatzen lassen, sondern die Schuld liegt eindeutig bei den anderen, denn sie haben uns nie in Frieden gelassen seit dem Ersten Weltkrieg. Und das sollten wir ganz klar aussprechen. Genau. Ja, vielen Dank, Udo Walendi, für diesen doch sehr kenntnisreichen Vortrag, der auch deutlich gemacht hat, die Zeit zwischen 1914 und 1945 war eben doch ein 30-jähriger Krieg gegen Deutschland. Und auch nach 1945, auch darüber hat uns ja Udo Walendi berichtet, wird ja dieser Krieg gegen Deutschland fortgesetzt in Form eines Propagandakrieges. Auch die Grundlagen hat er ja auch sehr kenntnisreich vorgetragen. Die Grundlage ist die Lüge. Man will versuchen, in Deutschland bis auf den heutigen Tag mit immer neuen Gesetzesverschärfungen versuchen, die historische Wahrheit, den Durchbruch der historischen Wahrheit zu verhindern. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Udo Walendi nicht nur für seinen Vortrag heute hier danken, sondern er selbst ist ja auch ein Beispiel, dass er sich mit Mut und Beharrlichkeit über Jahrzehnte für die historische Wahrheit, für Deutschland und für unser Volk eingesetzt hat. Dafür auch nochmal vielen Dank.